Ich wünsche eine wahre Liebe in diesem Leben ohne Glück. Denke an unsere Zeit, sie liegt weit zurück. Du warst, was ich brauchte in meiner Welt, die seither zusammenfällt. Was ich mir am meisten wünsche, das krieg ich nicht. Egal ob Mondenschein oder Sonnenlicht, egal ob Liebe, egal ob Schmerz. Und was ich mir am meisten wünsche, ist dein Herz. Teufelskreisgefühl, will wieder ohne Hader wandern, weite Wege, fernes Ziel. Alles, was jetzt ist in meiner Welt, ohne Sinn mir nicht gefällt. Alles, was jetzt ist in meiner Welt, ohne Sinn mir nicht gefällt. Egal ob Liebe, egal ob Schmerz. Und was ich mir am meisten wünsche,